Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In diesem Monat heißt unser Spezialthema im Museum. Wir bereiten Sie sprachlich auf einen Nachmittag im Museum vor. Außerdem haben wir ein sehr interessantes Projekt besucht. In einem Küchencontainer treffen Deutsche Flüchtlinge zum gemeinsamen Kochen, Essen und Reden. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Lernen Sie Wortschatz rund um die E-Mail und Ausdrücke mit Mann. Und wie sagen Sie richtig, wie es Ihnen geht? Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zu Weihnachten gibt es in vielen Bundesländern eine Amnestie für Häftlinge. Schweizer Wasser ist viel wert und ein Supermarkt hat ein spezielles Schokoladenproblem. Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Welches Bundesland hat mit der Weihnachtsamnestie angefangen? Amnestie zu Weihnachten. Bremen hat damit kurz nach dem Krieg angefangen. Seit den 80er Jahren sind auch die meisten anderen Bundesländer bei der Weihnachtsamnestie dabei. Die funktioniert so. Häftlinge, deren Zeit im Gefängnis in den Wochen vor dem Jahresende endet, dürfen ein bisschen früher nach Hause. Manchmal sind es nur ein paar Tage, manchmal aber auch mehrere Wochen. Die Amnestie bekommen nur Häftlinge, die sich besonders gut benommen haben und die nicht wegen besonders schlimmer Verbrechen im Gefängnis waren. Das prüfen Spezialisten bei jeder Person genau. Nicht nur die Häftlinge freuen sich über die Weihnachtsamnestie. Für den Staat ist es billiger, weniger Leute in den Gefängnissen zu haben. Nur in Bayern und Sachsen gibt es die Tradition nicht. Verschieden ist auch in jedem Bundesland, wann die Weihnachtsamnestie beginnt. Im Saarland hat sie dieses Jahr zum Beispiel schon begonnen, in Niedersachsen startet sie erst am 1. Dezember. Welches Bundesland hat mit der Weihnachtsamnestie angefangen? Bremen. Text 2. Wie viel Geld sind das Gold und Silber wert? Eldorado im Wasser. Experten des Schweizer Forschungsinstituts EAVAG haben im Abwasser der Alpenrepublik Gold und Silber im Wert von 3 Millionen Schweizer Franken, ca. 2,6 Millionen Euro gefunden, außerdem verschiedene andere Metalle. Die Metalle kommen aus der Industrie. Im Tessin ist die Goldkonzentration besonders hoch. Dort empfiehlt die EAVAG deshalb eine Rückgewinnung. Alle Elemente aus dem Abwasser zu holen, ist aber zu teuer. Wie viel Geld sind das Gold und Silber wert? Sie sind 3 Millionen Schweizer Franken oder ca. 2,6 Millionen Euro wert. Text 3. Welche Farbe hat der Bart der Figur? Ärger über Schokolade. Vielen Menschen sind Weihnachtstraditionen wichtig. Der Weihnachtsbaum, die Lichter und auch die Schokolade. Eine Tradition ändert sich? Da können sie böse werden. Das hat auch der Supermarkt Penny gemerkt, als er ein Bild von der Schokoladenfigur Zipfelmännchen auf Facebook gezeigt hat. Die blaue Figur mit rotem Bart war vielen nicht weihnachtlich genug. Kein Problem für Penny. Der Supermarkt hat schon viele Zipfelmännchen verkauft. Welche Farbe hat der Bart der Figur? Der Bart ist rot. Im Dezember ist das Wetter in den deutschsprachigen Ländern oft schlecht. Also ist es der ideale Monat, um in eine Ausstellung oder in ein Museum zu gehen. Bereiten Sie sich mit diesem Spezial auf einen Nachmittag im Museum vor. Wie kommen Sie an Karten? Und was kann man im Museum alles machen? Wie sprechen Sie mit Freunden oder Bekannten über die Ausstellung? Zu diesen Themen lernen Sie Wörter und Redemittel. Und Sie können auch Relativsätze wiederholen. Wie immer werden Sie dazu auch das Hörverstehen und Sprechen trainieren. Und jetzt viel Spaß beim Üben! Hören Sie zu Beginn diesen Dialog. Du, Gabi, hast du Lust, morgen mit mir in eine Ausstellung zu gehen? Ja, gern. Das ist das Beste, was man bei diesem Wetter machen kann. An welche hast du denn gedacht? Im Museum der Moderne gibt es eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst. Ich war dort schon bei der Eröffnung, bei der Vernissage. Aber es gibt dort so viel zu sehen, da gehe ich auch gerne noch ein zweites Mal hin. Gemälde, Skulpturen, Videos, Installationen, Vitrinen mit Schmuck. Und in jedem Saal gibt es einen anderen Schwerpunkt. Ja, von der Ausstellung habe ich schon gehört. Die soll toll sein, aber auch meistens sehr voll. Und ich glaube, da muss man vorher Karten reservieren. Dann reserviere ich die Karten online. Wann passt es dir? Sollen wir gleich ganz früh gehen? Um 9, wenn das Museum öffnet? Vielleicht ist es da noch nicht so voll. Gut, ich probier's mal für 9. Sie hören jetzt 3 Sätze zum Dialog. Welche Variante ist korrekt? A oder B? Wiederholen Sie die korrekte Variante nach dem Signal. Die Ausstellung zeigt A. Klassische Kunst, B. Zeitgenössische Kunst. B. Die Ausstellung zeigt zeitgenössische Kunst. Der Mann. A. Sieht die Ausstellung zum ersten Mal. B. Kennt die Ausstellung schon, weil er bei der Eröffnung der Vernissage war. B. Er kennt die Ausstellung schon, weil er bei der Eröffnung der Vernissage war. Die beiden wollen die Eintrittskarten A. im Internet reservieren, B. telefonisch bestellen. A. Sie wollen die Eintrittskarten im Internet reservieren. Kennen Sie diese Wörter, die zum Thema Ausstellung und Museum passen? Wiederholen Sie die Wörter und ihre Pluralformen nach dem Signal. Danach hören Sie die Erklärung. Das Gemälde, die Gemälde. Ein Gemälde ist ein Bild, zum Beispiel in Öl oder Aquarell. Der Saal. Die Säle. Ein Saal ist ein sehr großer Raum für Events. Das Kunstwerk, die Kunstwerke. Ein Kunstwerk ist das Produkt eines Künstlers, zum Beispiel ein Gemälde, eine Skulptur oder Fotografie. Die zeitgenössische Kunst. Damit meint man aktuelle Kunst aus der Gegenwart, oft von Künstlern, die noch leben. Auf Englisch heißt sie Contemporary Art. Die moderne Kunst. Damit meint man Kunst, die circa von 1870 bis in die 40er Jahre gemacht wurde. Das Jahrhundert, die Jahrhunderte. Ein Jahrhundert ist ein Zeitraum von 100 Jahren. Achtung, wenn man auf Deutsch zum Beispiel vom 19. Jahrhundert spricht, meint man damit die Zeit von 1801 bis 1900. Die Vernissage, die Vernissagen. Das französische Wort bedeutet die Eröffnung einer Ausstellung eines noch lebenden Künstlers, zu der Gäste eingeladen werden. Eine Feier am Ende der Ausstellung heißt Finissage. Wollen Sie noch mehr Wörter zum Thema Museum üben? Dann machen Sie jetzt die Übung 6 in Ihrem Begleitheft. Hören Sie nun das Gespräch zwischen Gabi, Ihrem Freund, und dem Mann an der Museumskasse. Guten Tag. Wir hatten im Internet 2 Karten für heute 9 Uhr reserviert. Wie ist denn Ihre Abholnummer? 49. Hier, bitte. Sie hatten ja schon online bezahlt. Eine Frage. Gibt es denn eigentlich auch ermäßigte Karten? Ja, für Schüler, Studenten, Senioren und Gruppen ab 12 Personen. Allerdings geht das nur bei Karten, die Sie hier direkt an der Kasse kaufen. Denn für die Ermäßigung müssen Sie einen Ausweis vorlegen. Aha, verstehe. Und wo kann ich einen Audioguide ausleihen? Den bekommen Sie hier, bei mir. Brauchen Sie einen oder 2? Einer reicht, danke. Dann bekomme ich nochmal 5 €, bitte. Hier können Sie die Sprache wählen. Der Rundgang beginnt dort drüben im Saal 1. Alle Kunstwerke mit einem roten Punkt und einer Nummer werden auf dem Audioguide beschrieben. Okay, vielen Dank. Und wo kann ich meinen Rucksack abgeben? Die Garderobe und die Schränke zum Absperren finden Sie im Untergeschoss. Übrigens, wenn Sie sich beeilen, können Sie gleich an einer kostenlosen Führung teilnehmen. Sie startet um 9.15 Uhr an der Treppe zum ersten Stock. Danke für die Information, aber wir haben ja jetzt den Audioguide. Ich denke, der reicht uns dann. Hören Sie das Gespräch noch einmal an. Achten Sie dabei auf Informationen zu diesen Fragen. Erstens, warum kann man ermäßigte, also billigere Karten nur direkt an der Kasse kaufen? Zweitens, wer bekommt eine Ermäßigung? Drittens, woran erkennt man die Objekte, die auf dem Audioguide beschrieben werden? Und? Haben Sie alles gut verstanden? Antworten Sie nun frei auf die Fragen. Danach hören Sie eine Modellantwort. Erstens. Warum kann man ermäßigte, also billigere Karten nur direkt an der Kasse kaufen? Weil man für die Ermäßigung einen Ausweis zeigen muss. Zweitens. Wer bekommt eine Ermäßigung? Schüler, Studenten, Senioren und Gruppen ab 12 Personen. Drittens. Woran erkennt man die Objekte, die auf dem Audioguide beschrieben werden? Sie sind mit einem roten Punkt und einer Nummer gekennzeichnet. In Ihrem Begleitheft können Sie nun eine Übung zu Aktivitäten im Museum machen. Wenn man mit Freunden oder Bekannten eine Ausstellung besucht, möchte man sich auch über die Kunstwerke und Objekte austauschen. So können Sie sagen, dass Ihnen etwas sehr gut gefällt. Diese Skulptur begeistert mich. Die Formen sind etwas ganz Besonderes. Oder? Diese Installation spricht mich sehr an. Sie ist so fantasievoll. Oder? Die Farben dieses Bildes gefallen mir außerordentlich gut. Sie sind sehr harmonisch. Passende Adjektive sind? Hervorragend, außergewöhnlich, fantastisch. Ich finde das Gemälde hervorragend. Aber im Alltag sagt man, Geschmäcker sind verschieden. Das heißt, nicht jeder findet gut, was einem anderen gefällt. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, formulieren Sie es so. Also dieses Video ist mir zu verrückt. Es sagt mir nichts. Oder? Hast du schon die Performance im Raum nebenan gesehen? Damit kann ich gar nichts anfangen. Oder? Das Foto gefällt mir nicht. Ach, ich finde es langweilig. Vielleicht möchten Sie sich neutral äußern? Das können Sie so ausdrücken. Nun ja, es ist halt sehr modern. Oder? Das ist eben mal etwas ganz anderes. Oder? Ich finde das Motiv ganz interessant. Hören Sie nun die Redemittel noch einmal an. Wenn Ihnen eine Formulierung besonders gut gefällt, drücken Sie auf Pause und wiederholen Sie sie. Üben Sie nun, Ihre Meinung zu einem Kunstwerk zu sagen. Sie hören eine Frage und eine Anweisung. Nach dem Signal antworten Sie frei. Formulieren Sie Ihre Antwort nach der Anweisung. Danach hören Sie eine Modellantwort. Wie gefällt dir eigentlich das große Gemälde dort drüben? Reagieren Sie positiv. Ich finde es hervorragend. Und was sagst du zu der Installation dort in der Ecke? Reagieren Sie negativ. Damit kann ich gar nichts anfangen. Und du? Wie wirkt die Installation auf dich? Reagieren Sie neutral. Nun ja, das ist eben mal etwas ganz anderes. Wenn man über die Kunst in einem Museum spricht, bietet es sich an, Relativsätze zu verwenden. Hören Sie ein Beispiel. Das Foto, das an der linken Wand hängt, gefällt mir sehr gut. Erinnern Sie sich an die Regeln für das Relativpronomen? Das Bezugswort, hier das Foto, legt Genus und Numerus des Relativpronomens fest. Also hier neutral, Singular. Der Kasus des Relativpronomens hängt davon ab, welche Funktion es im Relativsatz hat oder was das Verb des Relativsatzes verlangt. Im Beispiel ist das der Nominativ. Hören Sie noch einmal den Satz. Das Foto, das an der linken Wand hängt, gefällt mir sehr gut. Sie hören nun jeweils zwei Hauptsätze. Nach dem Signal sprechen Sie. Formulieren Sie die Sätze als Satzgefüge mit einem Haupt- und einem Relativsatz. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Das Video läuft im Saal nebenan. Es ist ganz interessant. Das Video, das im Saal nebenan läuft, ist ganz interessant. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Die Skulptur steht in der Ecke. Sie ist langweilig. Die Skulptur, die in der Ecke steht, ist langweilig. Die Kette liegt in der Vitrine. Sie ist wunderschön gearbeitet. Die Kette, die in der Vitrine liegt, ist wunderschön gearbeitet. Der Schrank steht neben dem Fenster. Er ist aus dem 18. Jahrhundert. Der Schrank, der neben dem Fenster steht, ist aus dem 18. Jahrhundert. Liebe geht durch den Magen, sagt ein deutsches Sprichwort. Bei Integration hilft Essen auch. Im mobilen Küchencontainer des Vereins Über den Tellerrand kochen und essen Flüchtlinge und Deutsche gemeinsam. Jeweils 4 bis 6 Wochen besucht Kitchen on the Run vor allem Kleinstädte. 2017 haben 30 Städte den Küchencontainer eingeladen. 4 wurden ausgewählt. Wismar, ein Stadtteil von Frankfurt am Main, Lörrach und der Bielefelder Stadtteil Brackwede, wo Robert B. Fishman für uns mitgekocht hat. Auf dem Kirchplatz in Brackwede stehen rund 30 Menschen vor einem blauen, nach einer Seite offenen Schiffscontainer. Berliner Architekturstudenten haben den Container zu einer mobilen Küche umgebaut. Ein Regal voller Gewürze, Teller, Tassen, Töpfe und weiterer Küchenutensilien. Davor stehen 2 Gasherde, eine Spüle und 3 zusammenklappbare Kochinseln. Bevor es losgeht, waschen sich alle die Hände. Mit dem mobilen Küchencontainer fahren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berliner Vereins über den Tellerrand durch Deutschland. Jeweils 4 bis 6 Wochen lang laden sie Einheimische und Flüchtlinge dazu ein, hier gemeinsam zu kochen und zu essen. Die Integration funktioniert am Kochtopf sehr gut. Organisatorin Agnes Disselkamp sagt: Die gemeinsame Sprache sind immer Hände und Füße. Wir haben offene Regale, in denen man alles sieht, auch mit Schildern beschriftet. Und ansonsten ist, glaube ich, gerade das Kochen so eine gute Möglichkeit, sich zu begegnen, weil man viel zeigen kann. Man kann was vorschneiden und der andere schneidet es genauso nach. Man muss nicht viel reden. Tatsächlich kommunizieren auch an diesem Abend Einheimische und Flüchtlinge problemlos. Fleisch, Kuh, natürlich. Kuh, nur Kuh. Andere Sache, es gibt Bier, Zwiebel, Braten. Zwiebel sehr kleine schneiden und mit Öl braten und dann alles dazu geben. Fleisch, diese Tomate, Reise und dann rollen. Sie sind Chef. Pfeffer, Aubergine mit. In die Paprika schon rein. Ja. Was ist das? In Deutsch Frikadelle. Frikadelle. Aber in Armenisch Kotelett. Der Kochabend funktioniert so. Die Gastgeber bringen ein Rezept mit und leiten die Gäste beim Kochen an. Organisatorin Agnes Disselkamp erzählt: Wir sind viel in arabischen oder türkischen Supermärkten unterwegs, kaufen dort auch viele Gewürze. Und was Schweinefleisch angeht, merken wir es natürlich immer an, dass es eben viele nicht essen können. Und wenn die Person es dann trotzdem gern machen möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Und ansonsten sagen die Leute dann auch oft, ach, man kann es auch mit Rind machen oder mit Hühnchen. Amre aus Aleppo ist stolz auf seine arabische Küche. Ihm ist vor allem das gemeinsame Essen wichtig. Er sagt: Die beste Sache ist, ich habe nicht alleine zu Hause gegessen. Das gefällt mir sehr. Und das Essen war total gut. Es ist richtig traurig, wenn du alleine zu Hause kochst. Das dauert 2 Stunden manchmal. Und dann, wenn du alleine isst, fühlst du dich traurig eigentlich. Vor allem Frauen aus den Flüchtlingsfamilien finden es gut, wenn sie den deutschen Teilnehmern auch mal etwas zeigen können und nicht nur die Fremden sind, die lernen und sich anpassen müssen. Minzen. Nehme erst Dolme. Dolme ist ein arabisches Essen und Reis mit Fleisch. Mit Gimose. Mit ein bisschen Gimose. Von den rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind etwa die Hälfte Einheimische. Petra Beiderbeck engagiert sich über ihre evangelische Kirchengemeinde für Flüchtlinge. Als vor 2 Jahren plötzlich 450 Flüchtlinge in ihren ländlichen Bielefelder Ort in der Nähe von Ummeln ziehen sollten, hatte auch sie ein bisschen Angst. Ich war damals bei dieser Anfangsveranstaltung bei uns in der evangelischen Kirche und war völlig entsetzt, wie aggressiv die Leute da waren. Ich hatte auch Angst, keine Frage. Aber ich habe gesagt, ich muss mich der Angst stellen und das kann ich nur, indem ich die Leute kennenlerne. Und das war bis jetzt die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Den mobilen Kochcontainer Kitchen on the Run hat die örtliche Diakonie, ein sozialer Service der evangelischen Kirche, nach Brackwede eingeladen. Martina Schüler, Stadtteilkoordinatorin der Diakonie, hat über einen Infobrief des Bundesverbands von Kitchen on the Run erfahren. Dieses Projekt Kitchen on the Run hat zum Ziel, dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und genau das ist für geflüchtete Menschen oft schwierig. Einmal den Kontakt zu den Einheimischen zu gewinnen, aber dann auch auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und nicht einfach nur als Menschen, die Hilfe brauchen. An diesem Abend sind alle vom gemeinsamen Kochen und Essen begeistert. Gerard, selbstständiger Unternehmensberater, kurz vor der Rente, hat von den mitkochenden Flüchtlingen einiges gelernt. Ich lerne hier ganz viel, alleine schon, wie man jetzt Auberginenscheiben zubereiten kann. Interessant geschnitten, so auch nur die Schale immer so in Streifen abgeschnitten. So Auberginenscheiben zu braten ist eine einfache Geschichte, das ist lecker. Zum Schluss sind alle satt und zufrieden. Nach dem gemeinsamen Spülen und Aufräumen versammelt Agnes Disselkamp alle zu einem Abschiedsritual. Wir drehen uns nach rechts und klopfen unserem rechten Nachbar auf die Schulter und sagen Dankeschön. Und wir nehmen die linke Hand in die Mitte. Wir drehen uns nach links und sagen Danke. Dankeschön. Unsere Lieblingsrussin Alia Begisheva musste ihre Wohnung in Frankfurt verlassen. Grund war nicht ein böser Vermieter, sondern eine Bombe. Trotzdem war es ein netter Tag. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Am Montag meldete sich eine Freundin, mit der wir am nächsten Sonntag verabredet waren. "Wir können euch nicht einladen", schrieb Alex und hängte einen Zeitungsartikel an. Ich konnte mit meinem Handy schon den Vorspann lesen. Es ging um eine Bombe, die entschärft werden musste, und eine Evakuierung. "Kommt zu uns", antwortete ich, ohne den Artikel aufzumachen. Aber am nächsten Morgen hat es Klick gemacht. Werde ich vielleicht auch evakuiert? Wir wohnen noch nicht einmal einen halben Kilometer voneinander entfernt. Dass in Deutschland noch Bomben entschärft werden, die die Briten oder Amerikaner im Zweiten Weltkrieg abgeworfen haben, wusste ich. Aus der Zeitung. Ich fand es schon immer bizarr. Bombe und Evakuierung waren für mich Begriffe aus sowjetischen Kriegsfilmen. Seit ich in Deutschland lebe, habe ich keinen mehr geschaut. Ich öffnete den Link, den mir Alex geschickt hat. Und plötzlich war ich Teil der größten Evakuierung seit dem Krieg. Eine der insgesamt 70.000 Personen im 1,5 Kilometer Umkreis. Weil die Bombe mit 1,4 Tonnen Sprengstoff gefüllt war. Ich lernte, woher das Wort Blockbuster kommt. Bomben wie diese waren in der Lage, ganze Wohnblöcke in die Luft zu sprengen. In den nächsten Tagen war die Bombe das Thema Nummer eins. Mit jedem Gespräch wurde der Schaden, den sie anrichten könnte, immer größer. In Augsburg ist es gut gegangen, in Hannover auch. Zeit, dass es schief läuft, prophezeite ein pessimistischer Kollege. Am Donnerstag dachte ich an Irina, die auch in der Nähe wohnt. Sie und ihre Eltern sind als Juden nach Deutschland eingewandert. Sie schauen nur russisches Fernsehen und haben nur russische Freunde. "Was macht ihr am Sonntag?", schrieb ich. "Was soll da sein?", antwortete Irina. "Na, die Bombe", schrieb ich. "Ist das ein Witz?" Irina konnte sich noch weniger als ich vorstellen, dass im Jahr 72 nach Kriegsende noch funktionierende Bomben herumliegen könnten. Ich schickte ihr die Notrufnummer, die in der Zeitung stand. Der Tag rückte näher. Wir erhielten eine Mail von den Eltern eines Freundes meines Sohnes. Sie luden mehrere Familien aus der Zone zum Frühstück ein. Freitagmittag meldete sich Irina. "Das ist alles wahr", schrieb sie. "Schon wieder werden die Juden deportiert." Sie müssen wissen, Irina ist dafür bekannt, dass sie ihren Humor auch in Krisensituationen behält. Sie war überrascht, dass wir bei Deutschen unterkommen werden. Irina dachte, nur Russen helfen Freunden aus. Am Sonntag verließen wir kurz nach acht unsere Wohnung. Die Straßen waren gespenstisch leer. Ich hatte meinen Pass dabei. Damit ich nicht zum unfreundlichen russischen Konsulat muss, falls der Blockbuster hochgeht. Die deutschen Freunde warteten mit Kaminfeuer, Brezeln und Kaffee. Überall in der Stadt haben sich Menschen zusammengetan. Die Bombe wurde natürlich entschärft. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Am Ende war es einer der schönsten Sonntage seit langem. Alia Begisheva erzählt in ihrer Kolumne, dass sie eine Nachricht von ihrer Freundin bekommen hat und diese einen Zeitungsartikel anhängte. Kennen Sie diese Ausdrücke und Verben rund ums E-Mail-Schreiben? Hören Sie zuerst die Beispiele und Erklärungen. Wer eine E-Mail schreibt, sie aber nicht sofort abschickt, sondern sie aufheben will, der speichert einen Entwurf. Wer eine E-Mail bekommt und genau diese Mail jemand anderem schicken möchte, der kann die E-Mail weiterleiten. Wer eine E-Mail schreibt und sie nicht nur an den Empfänger schicken will, sondern auch noch an andere Leute, der kann diese Leute in CC setzen. Wer in einer E-Mail nicht nur Text, sondern auch Fotos oder Dokumente mitschicken will, der kann diese an die E-Mail anhängen. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie die Sätze und ergänzen Sie den passenden Ausdruck nach dem Signal. Peter, ich möchte gerne Bescheid wissen, wenn du dem Kunden das Angebot schickst. Kannst du mich bitte einfach in CC setzen? Klar, mache ich. Das Angebot schicke ich nachher noch raus. Soll ich auch noch das Dokument über die Projektplanung an die E-Mail anhängen? Nein, das brauchst du nicht. Aber ich habe die letzte E-Mail unseres Geschäftspartners nicht bekommen. Könntest du mir die bitte schnell noch weiterleiten? Kein Problem. Ich schreibe nur gerade eine andere Mail. Damit ich die später fertig schreiben kann, muss ich nur kurz den Entwurf speichern. Im Februar 2016 ist die Belgierin Hélène Koch in den Pfälzerwald gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Für eine Försterin ist der Pfälzerwald wirklich die beste Option. Dort stehen sehr alte Eichen. Es gibt außerdem Gebiete mit vielen anderen Bäumen und Biotope mit weniger Menschen oder Häusern. Deshalb war für mich klar, für mein Praktikum will ich in diese Region Deutschlands. Klar war aber auch, dort gibt es nur sehr kleine Orte. Davor hatte ich etwas Angst. Also habe ich Studenten gefragt, die schon dort gewesen waren, wie war es? Waren die Menschen nett? War es langweilig? Nicht alle haben Positives erzählt. Viele von ihnen konnten aber auch kein Deutsch. Ich habe schon in der Schule Deutsch gelernt. Jetzt weiß ich, das hat den Unterschied gemacht. Die Leute in dem kleinen Dorf Igelbach im Zentrum des Walds waren sehr nett zu mir. Sie haben an meine Tür geklopft. Und weil Karneval war, haben sie mich zu einem Fest eingeladen. Auch ein Kostüm hatten sie für mich. Sie haben wirklich viel für mich getan. So habe ich einige Menschen aus dem Dorf schnell kennengelernt. Manche Igelbacher haben mich zum Beispiel zum Abendessen eingeladen, damit ich abends nicht allein bin. Auch an meinem Arbeitsplatz waren alle sehr nett. Ich war wie ein Teil der Familie. Ohne Deutschkenntnisse hätte ich nie die gleiche Erfahrung gemacht. In Igelbach wohnen aber nur wenige Leute in meinem Alter. Mit 18 Jahren ziehen viele weg. Sie gehen zum Studieren oder Arbeiten in die Städte. Ein paar von ihnen kommen später mit ihren Familien wieder. Für junge Menschen ist es dort nicht so einfach. Aber für mich war es genau richtig. Ich liebe den Wald und die Natur. Nach 3 Monaten bin ich für den nächsten Teil meines Studiums nach Freiburg gezogen. Mein Leben ist jetzt komplett anders. In der Stadt leben viele Studenten. Es gibt auch ein großes kulturelles Angebot. Mein Kalender ist immer voll. Ich kann schnell mit dem Fahrrad ins Kino fahren. Im Pfälzerwald war das ganz anders. Dort musste ich immer jemanden bitten, mich im Auto mitzunehmen. Aber so oft wollte ich nicht weg. Ich habe nur gute Erinnerungen an die Zeit. Hélène Koch studiert, um einmal Försterin zu werden. Ein Förster kümmert sich um den Wald und die Tiere darin. Gehen Sie selbst vielleicht gern im Wald spazieren? Welche Tiere und Pflanzen findet man in einem europäischen Wald? Hören Sie die Wörter und Erklärungen. Der Pilz. Ein Pilz ist ein oft brauner oder weißer Organismus. Er wächst im Wald und man kann ihn als Gemüse essen. Im Herbst suchen viele Menschen Pilze im Wald. Manche sind sehr giftig. Der Busch. Im Wald gibt es nicht nur Bäume, sondern auch Büsche. Das sind mehrere Pflanzen. Sie stehen eng zusammen. Das Wild. Wild nennt man Tiere, die im Wald leben, zum Beispiel Hasen und Rehe. Man kann sie essen. Der Hase. Der Hase ist ein kleines braunes Tier. Er lebt zum Beispiel im Wald, aber auch auf Feldern. Er hat lange Ohren und kann gut springen. Jetzt können Sie üben. Sie hören immer einen Satz. Ergänzen Sie ihn durch eines der neu gelernten Wörter. Achten Sie auf Singular oder Plural. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Im Herbst gehe ich gerne in den Wald und suche Pilze. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Ich habe gerade ein kleines braunes Tier vorbeispringen sehen. Ich denke, das war ein Hase. Ich möchte mich um Tiere und den Wald kümmern. Mein Traumberuf ist Förster. Da können wir nicht durchgehen, das ist zu dicht. Da stehen zu viele Bäume und Büsche. Meine Frau isst gerne Tiere aus dem Wald, ich aber mag kein Wild. Hallo Sabine, wie geht's? Danke, prima. Und dir? Ach, eigentlich auch ganz gut. Alles in Ordnung soweit. Wenn Sie eine Person länger nicht gesehen haben, fragen Sie sie nach ihrem Befinden, also danach, wie es der Person geht. Kennen Sie die Person nicht so gut? Dann wird die Antwort eher kurz und allgemein sein. Hören Sie dazu Beispiele und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Hallo, Herr Huber. Wie geht es Ihnen? Mir geht es bestens. Und Ihnen? Mir geht es auch sehr gut, danke. Wenn es Ihnen gut geht, können Sie auch sagen: Mir geht es super. Eine neutrale Antwort ist: Alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Wenn es Ihnen nicht so gut geht, sagen Sie: Naja, es geht so. Oder: So lala. Dann kann es aber passieren, dass die andere Person genauer nachfragt. Oh, was ist denn los? Ich glaube, ich werde krank. Wenn Sie jemanden gut kennen und die Person Ihnen nahe steht, können Sie so reagieren. Hallo Sabine, wie geht's, wie steht's? Alles bestens. Ich habe gerade gehört, dass ich den neuen Job bekommen habe. Toll, das freut mich für dich. Und so antworten sie, wenn es ihnen nicht gut geht. Hallo Sabine, wie geht's dir denn? Alles klar bei dir? Naja, eher nicht so. Ich habe gerade gehört, dass ich aus meiner Wohnung ausziehen muss. Oje, das ist ja blöd. Übrigens zur Grammatik. Es geht jemandem gut oder schlecht. In dieser Bedeutung verlangt das Verb gehen den Dativ. Also heißt die Du-Form im Singular? Wie geht es dir? Und im Plural? Wie geht es euch? Bei der formellen Sie-Form heißt es im Singular und Plural? Wie geht es Ihnen? Dazu finden Sie die Übung 17 in Ihrem Begleitheft. Hören Sie jetzt die Fragen nach dem Befinden. Sprechen Sie nach dem Signal und reagieren Sie passend zur Anweisung. Danach hören Sie eine Modellantwort. Hallo, Frau Meier. Wie geht es Ihnen denn? Reagieren Sie neutral. Alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Fragen Sie zurück. Und wie geht's Ihnen? Sagen Sie, dass es Ihnen sehr gut geht. Mir geht es sehr gut, danke. Das Wort des Jahres 1987 ist AIDS. In dem Jahr ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen so hoch wie nie davor und nie danach. Deutschland hat Angst. Große Angst. Irrationale Angst. Im Mai des Jahres 1987 schreibt der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter in der Wochenzeitung Die Zeit von einer Angst, die so groß ist, dass sie droht, alle anderen Ängste zu überwuchern. Was er meint, ist die Angst der Deutschen vor einer neuen Krankheit, AIDS. Wer im Jahr 2017 an die Ereignisse vor 30 Jahren erinnert, kennt die Fortschritte, welche die Medizin in den letzten Jahren gemacht hat. Seit 1996 gibt es gute Medikamente. Sie können eine HIV-Infektion zwar nicht heilen, aber durch sie bricht die AIDS-Krankheit nicht aus. Wer diese Tabletten früh und oft genug einnimmt, hat gute Chancen, genauso alt zu werden wie gesunde Menschen. Von diesen Möglichkeiten ist die Welt 1987 weit entfernt. AIDS kommt Anfang der 80er Jahre wie aus dem Nichts über die Menschheit. In einer Zeit, in der die Welt in West und Ost geteilt ist und Menschen auf der ganzen Welt Angst vor nuklearen Waffen haben, gibt es plötzlich eine neue tödliche Krankheit. Und keine Chance auf Heilung. In Deutschland schreibt der Spiegel im Mai 1982 zum ersten Mal über eine Krankheit, die seit ein paar Monaten in den USA beobachtet wird. An der Ostküste erkranken Menschen an einer speziellen Form von Hautkrebs, der Kaposi-Krankheit. Plötzlich gibt es immer mehr von diesen extrem seltenen Tumoren und alle Kranken sind homosexuelle Männer. Außerdem berichten Ärzte über viele tödliche Lungenentzündungen bei Drogensüchtigen, die ihren Stoff spritzen. Das Immunsystem der Kranken ist extrem schwach. Aber warum? Darauf haben die Mediziner keine Antwort. Im Juli 1982 bekommt das Phänomen in den USA zum ersten Mal den Namen, der später offiziell wird: AIDS. Das Wort ist ein Akronym. Es steht für den englischen Ausdruck Acquired Immunodeficiency Syndrome. Auf Deutsch erworbenes Immundefizitsyndrom. Im Juli 1982 wird die Krankheit auch zum ersten Mal in Deutschland diagnostiziert, bei einem Mann mit schwerer Lungenentzündung in Frankfurt am Main. Auf die ersten Erkrankungen folgt Panik, auf der ganzen Welt. Am Anfang wissen die Mediziner sehr wenig über die neue Krankheit. Sicher ist nur, wer an AIDS erkrankt, hat nicht mehr lange zu leben. Ärzte registrieren bald immer mehr Erkrankungen. In den ersten Jahren verdoppelt sich die Zahl jedes Jahr. Nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts, RKI, erreicht die Zahl der Neuinfektionen in der Bundesrepublik 1986 den Höhepunkt von rund 6.000 Personen. Aber weil HIV-Infektionen in der Bundesrepublik noch nicht registriert werden, gibt es keine genauen Statistiken. 1983 wird in Berlin die AIDS-Hilfe gegründet, die sich um die Kranken kümmert. Diese Angebote werden dringend gebraucht. Denn viele Kranke sind plötzlich alleine, weil auch Freunde und Verwandte Panik haben, sich anzustecken. Und das, obwohl ziemlich bald klar ist, dass man sich beim alltäglichen Kontakt nicht anstecken kann. Das passiert nur durch Blut, Sperma, Vaginalsekret und Muttermilch. Jemandem die Hand geben, ihn umarmen, aus dem gleichen Glas trinken, ein intensiver Kuss, ungefährlich. Aber auf so viele Fragen gibt es noch keine Antworten. Wo kommt das Virus her? Warum kann man sich nicht dagegen impfen? In der Panik reagieren viele Menschen extrem. Weil am Anfang vor allem Homosexuelle die Krankheit bekommen, werden diese stigmatisiert. Daran sind auch die Medien in der Bundesrepublik mitschuld, die von einer Lustseuche schreiben und über das Sexualleben von Homosexuellen berichten. Das Thema polarisiert. Auf der einen Seite steht Gesundheitsministerin Rita Süssmuth. Die Christdemokratin ist für eine gute Unterstützung der Kranken, für Forschung und dafür, die Menschen zu informieren. Anfang 1987 startet ihre Kampagne für die Benutzung von Kondomen beim Sex. Auf der anderen Seite stehen christsoziale Politiker aus München mit radikalen Ideen. Ab Mai 1987 gilt in Bayern, Prostituierte, Homosexuelle und andere müssen sich auf HIV testen lassen. Wenn sie das nicht wollen, werden sie von der Polizei zum Arzt gebracht. Das tut die Polizei auch. HIV-positive Ausländer bekommen keine Aufenthaltserlaubnis mehr. Die Atmosphäre wird dort immer aggressiver. Im Dezember wählt die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache AIDS und Kondom zu den Wörtern des Jahres. Im gleichen Monat wird die Nationale AIDS-Stiftung gegründet. Und nach dem Jahr 1987 steigt die Zahl der Infizierten langsamer an. In den 90er Jahren ist sie laut Schätzung des RKI nicht höher als 2000 Personen pro Jahr. 2001 schafft Bayern die meisten unfreiwilligen HIV-Tests wieder ab. Rita Süssmuth hat sich schließlich durchgesetzt. Paula und Emil unterhalten sich über Paulas Skiurlaub. Achten Sie auf das Wort Mann im Dialog. Mann, du bist ja total braun. Warst du im Urlaub? Ja, letzte Woche war ich beim Skifahren. Was? Warum ohne mich? Menno! Oh, tut mir leid. Ich bin mit Selina gefahren. Aber Mann, das war nicht ohne. An einem Tag war das Wetter schlecht. Sie hat einen Skifahrer nicht gesehen und hatte einen Unfall. Mann, oh Mann. Was ist passiert? Geht's ihr gut? Der Unfall sah wirklich schlimm aus. Aber zum Glück ist dem anderen Skifahrer gar nichts passiert. Und Selina hat sich nur den Arm gebrochen. Oh Mann, das ist ja eine wilde Geschichte. Hoffentlich geht es ihr bald besser. Die Ärzte haben gesagt, das sieht alles ganz gut aus. In 3 Monaten sollte alles wieder okay sein. Ist Ihnen aufgefallen, dass im Dialog sehr oft das Wort Mann gesagt wurde? Überraschend, denn Emil spricht ja mit einer Frau. Aber hier geht es um Ausrufe, die die Stimmung des Sprechers zeigen sollen. Hören Sie die Beispielsätze und die Erklärungen dazu. Mann oder O Mann sind Ausdrücke, mit denen man viele Emotionen ausdrücken kann, zum Beispiel Überraschung oder Freude. Mann, du bist ja total braun. Sie können aber auch Ärger oder Enttäuschung mit dem Wort Mann zeigen. Mann, das ist ja wirklich ärgerlich. Menno benutzen Sie, um Ärger zu zeigen oder zu zeigen, dass Sie unglücklich sind. Menno, wie lange muss ich hier denn noch warten? Mann, oh Mann kommt von Mann, oh Mann und ist ein Ausruf, mit dem man Überraschung zeigen kann. Mann, oh Mann, was ist passiert? Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist die Intonation der Ausdrücke sehr wichtig. Denn auch sie zeigt, welche Emotion damit ausgedrückt wird. Üben jetzt Sie. Sie hören Sätze. Welche Emotion wird gezeigt? Wählen Sie A oder B. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Menno, ich wäre gern mitgekommen. A. Überraschung. B. Enttäuschung. B ist richtig. Enttäuschung. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Mann, du siehst gut aus. A. Bewunderung. Man findet etwas toll. B. Angst. A ist richtig. Bewunderung. Man findet etwas toll. Oh Mann, da hattest du ja wirklich Glück. A. Freude darüber, dass nichts passiert ist. B. Ärger. A. Freude darüber, dass nichts passiert ist. Oh Mann, warum hast du nicht aufgepasst? Jetzt ist die Brille kaputt. A. Sorge. B. Ärger. B ist richtig. Ärger. Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 16 Uhr, die Nachrichten. Verdi ruft für morgen zu einer Protestaktion bei der insolventen Fluglinie Air Berlin auf. Wie die Gewerkschaft mitteilte, stellt die Gründung einer Transfergesellschaft eine wesentliche Forderung dar. Hierfür müssten Air Berlin, Lufthansa und weitere Investoren soziale Verantwortung übernehmen und Gelder zur Verfügung stellen. Es gehe um Perspektiven für die Zukunft der Mitarbeiter. Nach bisherigen Plänen können lediglich bis zu 3.000 der etwa 8.000 Mitarbeiter zur Lufthansa wechseln. Für andere Bereiche gibt es noch keine Lösung, darunter die Verwaltung und die Technik. Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse hat die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegengenommen. In ihrer Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche äußerte sich die 77-Jährige auch zur aktuellen politischen Situation weltweit. An vielen Fronten bestehe Anlass zur Sorge. Mit Blick auf die USA sagte Atwood, jahrzehntelang hätten die Vereinigten Staaten trotz aller Mängel als Symbol für Freiheit und Demokratie gegolten. Das sei vorbei. Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis gilt als wichtigster deutscher Kulturpreis. Der frühere Bundespostminister Wolfgang Bötsch ist tot. Der CSU-Politiker starb im Alter von 79 Jahren in Würzburg. Bötsch war von 1993 bis 1997 letzter Ressortchef für Post und Telekommunikation. Er setzte die Umwandlung von Telekom, Postbank und Postdienst in Aktiengesellschaften um. In der Folge wurde das Ministeramt abgeschafft. 2005 kehrte der Jurist der Politik den Rücken und arbeitete in einer Anwaltskanzlei in Frankfurt. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft. Luisa ist Paartherapeutin. Ihr Leben ist schnell. Sie rast vom Job nach Hause und vom Liebhaber zum Ehemann. Doch irgendwann wird ihr das einfach zu viel. Da wacht Luisa eines Morgens auf und plötzlich gibt es sie doppelt. Eine Lösung für ihre Probleme? Oder fangen diese jetzt erst wirklich an? Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Ist die neue Komödie von Regisseurin Lola Randl. Arbeiten Sie zu viel? Überfordert Sie der Alltag? Sind Sie oft unkonzentriert? Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Ich kann nicht mehr. Dann kehren Sie einen Blick nach innen. Sehen Sie da was? Das sind Sie selbst. Luisa, gespielt von Lina Beckmann, wird ihr Leben langsam zu viel und zu anstrengend. Stress in der Arbeit und Stress ihrer Zeit zwischen ihrem Ehemann, gespielt von Charlie Hübner, und ihrem Liebhaber, gespielt von Benno Fürmann, aufzuteilen. Doch über Nacht gibt es Luisa plötzlich doppelt. Ein Teil bleibt die alte Luisa, der andere Teil ist die neue Ann. Begrüßen Sie die Chance mit offenen Armen. Ja, sie sieht genauso aus wie ich. Haben Sie keine Angst vor dieser Person? Jetzt steht sie direkt hinter mir. Und lernen Sie sich selbst kennen. Wir könnten nicht annehmen. Luisa und Ann sehen genau gleich aus, aber ihre Persönlichkeiten sind komplett verschieden. Während Luisa sich nämlich weiterhin um alles Sorgen macht und total gestresst ist, geht Ann ganz entspannt durchs Leben und macht, worauf sie gerade Lust hat. Wenn du willst, kannst du am Wochenende ich sein. Aber bald hat sich Luisa von dem Schock erholt, plötzlich Ann in ihrem Leben zu haben. Und ihr wird klar, welche Möglichkeiten sie durch ihr zweites Ich hat. Denn endlich kann sie ohne Probleme Zeit mit ihrem Liebhaber verbringen, während sich Ann um ihren Ehemann Richard kümmert. Aber so einfach ist das alles dann leider doch nicht. Wenn Sie ein zweites Ich bekommen haben. Ich habe mir überlegt, dass ich auch mal was wollen soll. Was willst du denn wollen? Ich will dich küssen. Ah, dann muss ich erst fragen. Dann passen Sie auf. Sie ist ausgebrochen. Sie stellt irgendetwas an, das spüre ich. Dass Sie nie die Kontrolle darüber verlieren. Eine turbulente Verwechslungskomödie beginnt. In »Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer« bringt Regisseurin Lola Randl tragische und komische Momente zusammen. Der Film ist ab dem 30. November in den deutschen Kinos. Irgendwie bist du nicht du. Wer soll ich denn sein? Jemand anderes? Hören Sie diese Sätze. Die Schüler gehen spazieren. Auf der Straße zur Schule liegt Schnee. Hören Sie noch einmal die Wörter. Schüler, Schule, Straße, spazieren. Am Wortanfang hören Sie immer den Laut Sch. Aber Achtung, grafisch sind das verschiedene Buchstaben. Denn die Buchstabenverbindungen SP und ST spricht man am Wortanfang und nach Präfixen auch wie ein Sch aus. Sie hören dazu jetzt mehr Beispiele. Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Artikulieren Sie alle Wörter mit einem Sch. Spitze. Sport. Stadt. Spät. Spaß. Stellen. Bestellen. Spielen. Abspielen. Wiederholen Sie jetzt nach dem Signal auch diese Sätze. Eine Person, die viel Sport macht, ist ein sportlicher Mensch. Eine Straße mit vielen Steinen ist eine steinige Straße. Ein Hund, der gerne spielt, ist ein verspielter Hund. Ein Mensch, der viel Spaß macht, ist ein spaßiger Mensch. Ein Zug, der zu spät kommt, hat Verspätung. Machen Sie jetzt die Übung 25 in Ihrem Begleitheft. Hören Sie den Text und ergänzen Sie S oder SCH. Stopp! Diese Straße ist eine Spielstraße. Verstehen Sie Spaß? Es schneit und schneit. Scheinbar bekommen wir sehr viel Schnee. Ist Ihre Muttersprache Spanisch? Dann haben wir zum Schluss noch einen Tipp für Sie. Achten Sie darauf, bei Wörtern, die mit SP oder ST beginnen, davor kein E zu sprechen. Hören Sie noch einmal genau zu und sprechen Sie nach. In Spanien spricht man Spanisch. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Im Januar blicken wir zurück auf das alte Jahr und in die Zukunft ins neue Jahr. Wie kann man darüber sprechen, was war, und darüber, was vielleicht sein könnte? Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Es verabschieden sich von Ihnen Peter Veit und Dascha von Waberer.